die süße Sache scheuen. Merkst du, dass vor Hitze dir die Seele schmilzt, wenn auch mancher Wilde dort von Menschenbraten träumt? Fahr ich mit dir hin, wenn du sagst, dass du willst. Gehst du mit nach Honolulu, geh ich auch nach Honolulu. Gehst du nicht nach Honolulu, bleib zu Hause. Denn bei uns im Buxtehude haben wir auch ne warme Bude und den Ozean ersetzt die kalte Brause. Isst du gerne saure Gurken, ich isst auch gern saure Gurken. Isst du keine sauren Gurken, lass es bleiben. Willst du gern ein kleines Baby, will ich auch ein kleines Baby. Denn was dir gefällt, mein Schatz, gefällt auch mir. Nackigt unter Palmenwand und manches süße Ding, das im Honolulu-Lenz nach Liebe lächelt. Wenn dich auch wohl manche einfängt mit dem Nasenring, fahr ich mit dir hin, wenn du sagst, dass du möchtest. Gehst du mit nach Honolulu, geh ich auch nach Honolulu. Gehst du nicht nach Honolulu, bleib zu Hause. Denn bei uns im Buxtehude haben wir auch ne warme Bude und den Ozean ersetzt die kalte Brause. Isst du gerne saure Gurken, ess ich auch gern saure Gurken. Isst du keine sauren Gurken, lass es bleiben. Willst du gerne ein kleines Baby, will ich auch ein kleines Baby, denn mein Schatz, was dir gefällt, gefällt auch mir. Lass es bleiben. Willst du gerne ein kleines Baby, will ich auch ein kleines Baby. Denn was dir gefällt, mein Schatz, gefällt auch mir.